Die Variation in Astur geht über ein Thema, das vom Schubert stammt. Und man könnte vielleicht am Rhythmus sehen, dass hier wieder einmal ein Modell vorliegt, wie es Schubert so oft verwendet hat. Ich möchte fast sagen, das ist ein Schubertscher Urrhythmus, ein Wanderrhythmus. Jedenfalls steht er ganz eigentümlich in der Mitte. Auch die Melodie und Harmonik des Themas ist ambivalent. Das heißt, sie ist in einer merkwürdigen Balance zwischen den Charakteren heiter und traurig. Es ist eigentlich nicht zu bestimmen, sondern wenn es heiter ist, ist immer da ein trauriger Untergrund, und wenn es traurig ist, ist irgendwo doch ein heller Schein. Und nun beschäftigen sich die Variationen eigentlich damit, diese Charaktere, die im Thema in der Balance gehalten sind, zu entfalten. Da gibt es eine Reihe, da werden die Variationen immer virtuoser. Zum Beispiel in der ersten Variation, ein kleines Laufwerk. Das Kompositionsjahr ist 1824.